Der Reihe Politisches Feature senden wir eine Studie von Irma Schröder. Das teure Glücksversprechen. Scientology. Ein pseudo-religiöser Kult. Nach der Heilslehre der Scientology-Sekte können Leute von allen Straßen des Lebens sogar einen Nuklearkrieg überleben. Voraussetzung: Sie müssen sich langwierigen, möglichst lebenslangen, vor allem aber kostspieligen Reinigungsprogrammen unterziehen. So entstehen vermeintliche Überwesen, die unabhängig von Materie, Energie, Zeit und Denken aus ihrem Körper treten und agieren können. Mitglieder der rund 30 Jahre alten amerikanischen Sekte, die in 38 Nationen, darunter auch in der Bundesrepublik, aktiv ist, sind vor allem Erwachsene. Die Autorin versucht, die Frage zu beantworten, warum erwachsene Menschen, bisweilen sogar Intellektuelle, ihre Freizeit, ihr Geld, manchmal ihr ganzes Vermögen und ihr Ego einem pseudowissenschaftlichen Elfenbeinturm vermachen. Lafayette Ronald Hubbard war im Jahr 1949 noch ein erfolgreicher Science-Fiction-Autor. Aber Hubbard wollte mehr. Er wollte eine eigene Religion begründen. Besser gesagt, eine Sekte. Sie ist heute in 38 Ländern der Erde als Scientology Church bekannt. Religion oder Sekte? Jedenfalls sehen die Anhänger Hubbards sich als Religionsausübende, die sich der seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit verschrieben haben. Theoretische Grundlage der Scientology Church, die seit mehr als 10 Jahren auch in der Bundesrepublik aktiv ist, ist das 1950 veröffentlichte Buch von Hubbard, Dianetics, oder auf Deutsch Dianetik, die moderne Wissenschaft der geistigen Gesundheit. Das Kunstwort Dianetik bezeichnet die Bibel der Scientologen. Darin wird gelehrt, alle Gesundheiten, die der Seele, des Geistes und des Körpers, gelten für die Ewigkeit. Vorausgesetzt, man hat sie in der Scientology-Sekte einmal erworben. Das kostet, neben Bereitschaft, Zeit und Geld, vor allem zunächst das Eingeständnis persönlicher Unzufriedenheit. Diese kann sich auf das Privatleben oder auf die Existenzfrage überhaupt beziehen. In einem Bericht des Europäischen Parlaments über den Einfluss der neuen religiösen Bewegungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft werden verschiedene Gründe dafür genannt, dass besonders jüngere Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren offen sind für die Einflüsse solcher Bewegungen wie Scientology. Die meisten stehen am Anfang des zweiten oder dritten Jahres ihrer Universitätsausbildung. Sie kommen aus stabilen, traditionsbewussten Mittelstandsverhältnissen, in denen christliche Glaubensrichtungen vorherrschen. Nur selten kommen finanzielle oder Eheprobleme in der Familie vor. Die meisten Neulinge scheinen ein für junge Leute typisches, gesundes Maß an Idealismus und Bereitschaft, neue Ideen zu durchdenken und zu diskutieren, an den Tag zu legen. Es besteht eine allgemeine Tendenz zur Sorge um die Welt und das Wohlergehen anderer. Gleichermaßen jedoch ein wachsender Zweifel an etablierten und traditionellen Ansätzen gegenüber sozialen und politischen Problemen. Viele haben begonnen, über ihre eigene Zukunft nach Abschluss ihrer Ausbildung in einer unsicher und ungewiss scheinenden Welt zu grübeln. Das Außergewöhnliche ist, dass vorher angepasste junge Leute, die sich ernsthaft mit der Suche nach Antworten für diese Probleme der Gesellschaft beschäftigen, plötzlich ein erstaunliches theoretisches Gebräu zu schlucken scheinen, das weit außerhalb dessen liegt, was die meisten als rationalen Ansatz zu irgendetwas betrachten würden. Dass dies vernünftigen Leuten im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten geschehen könne, sei das entscheidende Phänomen. Ist es das tatsächlich? Oder liegt der Anfälligkeit für Sekten bei allen Altersgruppen nicht ein gemeinsamer Nenner zugrunde? Etwa Einsamkeit, zumindest das häufige Alleinsein, eine der allgemeinen gesellschaftlichen Krankheiten, für die Heilung in der Gruppe in einer Gemeinschaft gesucht wird. So entscheidet der Zufall, von welcher Sekte man angeworben wird, sei es durch Briefkastenwerbung, sei es auf der Straße. Beides sind die bevorzugten Methoden von Scientology. Einsamkeit macht anfällig für Angst. Angst vor der Zukunft, vor der Gegenwart, vor dem Jenseits? Das Psychospiel mit der Angst, der Urangst, hat Hubbard bereits in den 50er Jahren gespielt. Damals schrieb er: Dieses Universum ist ein Knochenbrecher, ein Schlechtmacher von Taten, ein Lächerlichmacher von Anstand und Freiheit. Ich kann dies hier in Ruhe sagen. Ich muss darüber nicht gefühlsbetont oder persönlich werden. Ein geistiges Wesen strebt danach, voranzukommen, sich zu verbessern. Beide Wege sind blockiert. Dieses Universum weiß nur, wie zu verfallen. Gibt es einen Weg hinaus? Ja, er existiert. Wir haben ihn jetzt in Scientology. Ich habe ihn gefunden und aufgezeichnet. Ich weiß genau, wie das Tor zu öffnen ist. Aber es brauchte nicht nur Magie, um das Tor zu öffnen. Es verlangte Supermagie, um unsere Freunde frei werden zu lassen. Magie, Supermagie. Verbale Anleihen beim Irrationalen. Obgleich Hubbard sich seit seinen ersten Veröffentlichungen zum Thema Scientology ganz entschieden als Wissenschaftler versteht. Als streng wissenschaftlich denkender Gründer der Scientology Church. Sein Sprach- und Denkmischmasch, mit dem er etablierte Wissenschaften ironisiert und seine eigenen Erkenntnisse geradezu suggestiv anpreist, erklärt sich aus seiner Vorgeschichte als Science-Fiction-Schriftsteller. Wenn professionelle Sprachkritiker unter Ron Hubbards Flut von Veröffentlichungen allein die zum Thema Scientology einmal unter die Lupe nehmen, stießen sie auf ungeahnte Kuriositäten. Aber seine Anhänger scheinen auf Sprachgefühl und Stichhaltigkeit der Inhalte vor lauter Glückssehnsucht weitgehend zu verzichten. Das zeigt sich auch in deutschen Übersetzungen der Hubbard-Schriften. In einem als Comic aufgemachten Buch, das den Menschen Glück verspricht, wenn sie nur Dianetikkurse belegen, heißt es, dass diese Wissenschaft von unerwünschten Gefühlen, Empfindungen und Emotionen befreit. Dreifach gemoppelt. Gefühle, Empfindungen, Emotionen. Ron Hubbard langte schon immer gern üppig in die Sprache rein. Als er vor Gründung der Sekte noch Western-Stories schrieb, gab er sich zeitweise das Pseudonym Winchester Remington Colt, nach den drei weltberühmten amerikanischen Tötungsinstrumenten. Liebhaber von Western mögen dieses Pseudonym ganz pfiffig finden, nach dem Motto, in der Drastik liegt die Würze, man weiß dann gleich, woran man ist. Ein Autor aber, der sich als Schießwerkzeug denkt, möchte sich damit doch wohl zugleich zum Herrscher über Leben und Tod machen. Schreibend verkörpert Ron Hubbard seine Omnipotenzvision. Bei ihm mischen sich Sendungsbewusstsein, Selbstverherrlichung, Selbstsuggestion, nämlich die, ein hervorragender Wissenschaftler zu sein, und natürlich der unverdrossene Blick auf den Mammon. Scientology-Sekte wurde im Verlauf von jetzt mehr als 30 Jahren zu einem weltweiten Konzern. Experten schätzen dessen Umsatz auf 1 Milliarde Mark. Davon steuern die Niederlassungen in der Bundesrepublik etwa 50 Millionen Mark bei. Die rund 60 Organisationen, die Scientology weltweit unterhält, zahlen 10% ihrer Einnahmen an die Mutterkirche in den USA. Weder in den USA noch in der Bundesrepublik ist Scientology als Kirche anerkannt. Obgleich die Sekte bei gerichtlichen Verfahren auf der Freiheit der Religionsausübung besteht. In der Bundesrepublik ging das mehr als 10 Jahre lang gut. Behörden, Gerichte und Öffentlichkeit konnten mit diesem Anspruch irregeführt werden. 2 Scientology-Anhängern gelang es sogar, sich als Geistliche vom Wehrdienst bzw. Ersatzdienst befreien zu lassen. Dann entschied das Bundesverwaltungsgericht in Berlin, es komme nicht darauf an, als was sich jemand ausgebe, sondern wie er sich verhalte. Ein australischer parlamentarischer Ausschuss kam in der Beurteilung der Scientology-Kirche zu diesem Ergebnis. Die Scientology-Kirche ist in Wahrheit nicht der weltgrößte Organisation für seelische Gesundheit, sondern der weltgrößte Organisation aus unqualifizierten Leuten. Ihre Praxis ist eine ernste Bedrohung der Gesellschaft, medizinisch, moralisch und sozial. Ihre Anhänger sind bedauernswerte Verführte und vielfach seelisch krank. Scientologen sind davon überzeugt, eine Religion auszuüben. Weil die Stuttgarter Aktion Bildungsinformation e.V., die sich seit 1975 kritisch mit der Sekte auseinandersetzt, veröffentlicht hatte, was der australische Parlamentsausschuss von dieser Kirche hält, legte diese Beschwerde beim Oberlandesgericht Stuttgart ein. Da das Stuttgarter Landgericht jedoch das Zitat bereits einmal als erlaubte Meinungsäußerung gewertet hatte, zog Scientology die Beschwerde wieder zurück. Zurück zu den 50er Jahren, als Ron Hubbard, der Gründer, offenbar einen wahren Schreibrausch hatte. Damals veröffentlichte er auch ein Buch mit dem Titel »Alles überstrahlen«. Darin heißt es: Ich will, dass Scientologen den Dritten Weltkrieg überleben. Und ich möchte sie fähig sehen, weiterhin den ganzen geistigen Gewinn zu erhalten, der in der Dianetik und der Scientology-Überwachung und Beratung verfügbar ist. Um sein Heilsversprechen, ewige Gesundheit und Unsterblichkeit, in umso hellerem Licht erscheinen zu lassen, suhlt Hubbard sich gern in den Nöten dieser Welt. Krieg, Hungersnot, Todesqualen und Krankheit sind das Schicksal des Menschen gewesen. Wir haben das einzig funktionierende System, um die Zivilisation aus dem Schlamm herauszuziehen, und es wird in dem Maße gelingen, wie jeder Scientologe die standardgemäße Anwendung aufrechterhält. Deshalb sind Handlungen, die diesen Policy-Brief ignorieren oder verletzen, Schwerverbrechen. Policy-Briefe sind die geschriebenen Befehle, die der Sektengründer in Mengen verfasst und an die Scientology-Missionen in aller Welt verschicken lässt. Nicht nur, um seine Anhänger mit immer wieder neuen Anordnungen zu füttern, sondern auch deshalb, weil er für sämtliche Veröffentlichungen 10% der Copyright-Einnahmen einstreicht. Noch ein paar Zeilen aus dem eben genannten Policy-Brief, der 1965 ersonnen und 1980 wiederverkündet wurde. Die gesamte qualvolle Zukunft dieses Planeten, jedes Mannes, jeder Frau, jedes Kindes darauf und ihr eigenes Schicksal für die nächsten endlosen Billionen Jahre hängen davon ab, was Sie hier und jetzt und in Scientology tun. Denken Sie daran, in all den endlosen Billionen Jahren der Vergangenheit ist dieses unsere erste Chance, es zu schaffen. Verpfuschen Sie es jetzt nicht. Wo es um die Einschätzung seiner Theorien geht, wählt Ron Hubbard gern Superlative. Die Bedenkenlosigkeit in der Wahl der Worte entspricht seinem Drang, möglichst jeden Menschen zu bekehren. Er versucht sogar, das schlechte Gewissen von Müttern zu mobilisieren, damit diese sich möglichst umgehend für seine Kirche entscheiden. Mami, warum hast du mir nicht geholfen, als ich 9 Monate in deinem Bauch war? Ein Inserat in der Münchner Abendzeitung. Ein kleines, weinendes Mädchen ist abgebildet. Welche Mutter guckt da nicht besorgt hin? Wieso fragt die Kleine? Würde meine Tochter diese Frage auch stellen? Bild und fettgedruckte Zeilen laden zum Weiterlesen ein. Da steht: Auch wenn Ihr Kind diese Frage nicht stellen wird, so hat doch die vorgeburtliche Lebensphase den entscheidenden Einfluss auf die Zukunft Ihres Kindes. Stuttgarter Zeitung, Rubrik Verschiedenes. Umzüge, Anrufbeantworter, Tanzkapelle, Gartenmauern, Astrologie, Schutt, kostenloser Persönlichkeitstest. Der OCA, Oxford Capacity Analyze Test, gibt Ihnen ein zuverlässiges Bild Ihrer Fähigkeiten. Unterlagen anfordern bei Dianetik Stuttgart. Und so weiter. Mit dem kostenlosen Persönlichkeitstest, der den Straßenpassanten angeboten wird, beginnt alles. Zum Beispiel in der City-Passage in Stuttgart, in der Leopoldstraße München, in der Gerhofstraße Hamburg und in anderen Großstadtstraßen der Bundesrepublik. Rund 300.000 Anhänger, darunter 150.000 Mitglieder, hat Scientology bundesweit, wie kritische Sektenexperten schätzen. Ein Sprecher der Sekte meint dagegen, es seien höchstens 12.000 Mitglieder. Die Kritiker wiederum behaupten, es gehöre zum System der Scientologen, die Zahl der Mitglieder geringer anzugeben, als es der Wirklichkeit entspricht. Wie viel Paar Schuhe tragen Sie heute? Sind Sie ein fröhlicher Mensch? Geht es Ihnen gut? Mit solchen und ähnlichen Muntermacherfragen werden Straßenpassanten, möglichst in belebten Einkaufsgegenden, von Werbern der Sekte angesprochen. Sie werden in ein Gespräch verwickelt und schon landet mancher ahnungslose Straßenpassant kurz darauf in den Räumen der nahegelegenen Mission, dem Sektenbüro. Er oder sie bekommt einen kostenlosen Persönlichkeitstest vorgelegt, der zum Beispiel Fragen wie diese stellt. Sind Sie leicht zufriedenzustellen? Werden Sie manchmal durch das Geräusch des Windes oder durch das Ächzen im Gebälk beunruhigt? Unterlaufen Ihnen oft Taktlosigkeiten? Würden Sie gern in Ihrer Gegend eine neue Tätigkeit beginnen? Finden Sie es schrecklich, an den Tod zu denken oder daran erinnert zu werden? Der, wohlbemerkt, kostenlose Persönlichkeitstest enthält 200 Fragen. Alle scheinen harmlos, fast schon liebenswürdig. Die Menge der Fragen, die noch dazu ziemlich klein gedruckt sind, trifft schon eine erste Auswahl aus den Straßenpassanten. Sie müssen einen gewissen Bildungswillen haben, denn um die Fragen zu beantworten, muss man lesewillig, geduldig und zugleich neugierig, entdeckungsfreudig sein. Den Aufmerksamen verrät der Fragebogen auch, was sie da tun. warum Sie diesen Test machen? Sein Persönlichkeitsprofil erkennen, mehr über sich selbst herausfinden. Prüfen Sie Dianetik und Scientology selbst. Dieser Test verpflichtet zu nichts. Das stimmt. Man kann sich, nachdem die Fragen beantwortet, sowie Anschrift und Telefonnummer in die entsprechende Rubrik eingetragen sind und man wahrscheinlich das Ergebnis bald erfahren hat, durchaus zurückziehen, wenn man kann. Die Erstverpflichtung ist der eigenen Neugier zuzuschreiben. Danach aber ist man ein interessantes Objekt für Scientology, um dessen Gunst die Sekte wirbt. Und zwar mit einem Kunstgriff, der Kasse macht, gleichgültig, ob man den Persönlichkeitstest sofort ausfüllt oder ihn mit nach Hause nimmt, aber Telefonnummer und Anschrift für den Auswertungstermin hinterlässt. Oder wenn man den Test, der auch in Zeitungsannoncen angeboten wird, schriftlich anfordert und einschickt. Im Ergebnis läuft die Auswertung des Testes darauf hinaus, dass der Proband eine Macke hat. Und die muss repariert werden. Das kann nur Scientology. Die Macke des Getesteten ist der ausgelegte Köder. Und für die Sekte von hohem Wert. Denn die Diagnose, die angeblich wissenschaftlich präzise erarbeitet wurde, ist der Bonus, den sich vermeintlich beide teilen. Die Sekte heilt die Macke, der Patient findet Heilung. Ein ehemaliges Sektenmitglied, Simone Sonntag-Kunze aus München, berichtet, was ihr zustieß. Sie war als junge Frau von Hamburg nach München gezogen, hatte Probleme mit den Eltern, war jung verheiratet. Füllte den Persönlichkeitstest aus, weil sie sich in der neuen Stadt einsam fühlte. Und da sagte man mir, aufgrund deines Persönlichkeitstestes müssen wir dir eröffnen, dass du ein potenzieller Selbstmordkandidat bist. Und da muss ich sagen, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Hatten Sie sich denn so gefühlt, als seien Sie da gefährdet? Oder ja. Haben Sie dann dran geglaubt? Wie kam es dann? Nein, überhaupt nicht. Ich bin hingegangen und sage, das gibt es nicht. Und da haben sie gesagt, ja, wieso, das steht hier. Und sage ich, ja, damit kann ich auch nichts anfangen. Also ich weiß von mir diese Dinge nicht. Ich habe auch nie solche Gefühle gehabt. Und da haben sie gesagt zu mir, tja, da kannst du mal sehen, was alles noch in dir drin ist, von dem du gar nichts weißt. Simone Sonntag-Kunze hat nach fast 8-jähriger Zugehörigkeit zur Sekte den Absprung geschafft. Frau Schuster fühlt sich indirekt als Opfer der Scientology-Kirche, weil sie 2 erwachsene Kinder an die Sekte verloren hat, wie sie sagt, den Sohn und die Tochter. Beide sind seit rund 10 Jahren bei Scientology. Der Sohn, gelernter Handwerker, zog seine Schwester, eine Studentin, nach. Die Studentin brach ihr Studium ab, um mehr Engagement für die Sekte aufbringen zu können. Frau Schuster sagt, was mit der Sekte los war, das heißt los ist, bemerkte ich zuerst am Verhalten meiner Kinder. Zum Beispiel, wenn meine gesamten Kinder zu Hause zu Besuch waren und wir zum Beispiel zu Mittag aßen, dann sprachen die beiden über Scientology und benutzten dabei Worte, die ich überhaupt nicht verstehen konnte und die ich in keinem Lexikon fand, sodass ich mich bei meinen Kindern schlau fragen musste, was das und das denn wohl bedeutete. Da bekam ich zwar hochtrabende Antworten, womit ich auch nichts anfangen konnte. Das Ausmaß der Sekte habe ich erst nach circa 4 Jahren erfasst. Und ich habe dann immer wieder diskutiert mit den Kindern und ich habe versucht, ihre Argumente zu widerlegen. Ich habe versucht, ihnen zu sagen, dass sie all die Sachen, die sie dort lernen, auch über Krankenschein bei Psychologen oder Therapeuten genauso haben können, wenn sie es nötig hätten. Ich war sowieso der Meinung, dass sie das nicht nötig hatten, sondern dass man ihnen das eingeredet hat. Da hatte wohl auch der Persönlichkeitstest eine Macke als Ergebnis. Damals wusste ich noch nichts davon, dass man riesige Fragebögen ausfüllen musste, woran man gemerkt haben will, wo irgendeine Macke wäre. Wir haben alle irgendwo eine Macke. Bei Scientology finden Sie die anhand der 200 Fragen, die man da beantworten muss. Und da kann man natürlich leicht einem Menschen sagen, dies und das könntest du in deinem Leben ändern. Das können wir bewerkstelligen, das machen wir schon und so weiter. Hinzu kommt, die machen ja viel mit Loben. Das weiß man inzwischen, wenn ein Kind gelobt wird, dass es einen Anreiz findet, arbeiten zu machen. Und auch jeder Erwachsene spricht drauf an. Ich weiß, dass man zu meiner Tochter immer gesagt hat, Mensch, du bist so aufnahmefähig, das ist toll, wie du das machst. Und wenn du diesen Kursus geschafft hast, machst du den nächsten, den wirst du auch spielen schaffen. Und so weiter und so fort. So hat man sie immer höher getrieben in dieser Sekte. Frau Schusters Tochter hat mit ihrer Macke große Karriere in der Sekte gemacht. Ich habe also festgestellt, dass meine Tochter besonders am Anfang, wenn sie ganz streng dort war, von morgens bis abends entweder zum Auditing war oder als Kursleiterin gearbeitet hat, dass sie oftmals gar nicht wusste, was an Tagesgeschehen los war. Es werden in dieser Sendung noch öfter sekteninterne Vokabeln fallen, die der Übersetzung bedürfen. Wie zum Beispiel das Wort Auditing. Auditing heißt so viel wie Beichte in Interviewform. Der Auditor nimmt die Beichte ab, indem er dem Probanden Fragen nach seinem jetzigen Leben, aber auch nach einem früheren Leben stellt, das er Scientology zufolge hat. Er muss nach dem System der Sekte lediglich lernen, sich an dieses Leben in einer anderen Zeit zu erinnern. Die Interviews, denen sich die Anhänger der Sekte immer wieder neu zu unterziehen haben, finden nach strengen Regeln statt und sollen die Erhellung steigern. Dabei hält der Proband in jeder Hand schlanke Metalldosen, die mit Schwachstromkabeln an einen Holzkasten angeschlossen sind. Ein Zeiger am Holzkasten gibt Schwankungen des Hautwiderstands an. Dieses primitiv konstruierte Gerät, das die Oberflächenspannung der Haut misst, heißt Elektrometer, kurz E-Meter. Wichtig ist, dass die Aussagen der Sektenanhänger schriftlich festgehalten und aufbewahrt werden. Jedes Sektenbüro, jede sogenannte Mission also, hat dafür eine besondere Kammer, die bezeichnenderweise Elfenbeinturm genannt wird. Der Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in München, Pfarrer Friedrich Wilhelm Haag, ein exzellenter Kenner von Sektenpraktiken, sagt dazu: Das Gefährliche an der Sekte ist einfach, dass man sich auf sie einlässt, dass man in dieser Sekte zerbrochen wird, dass die Gruppe keinerlei Rücksicht auf den Menschen nimmt. Wenn man sich den Leuten geöffnet hat, sein Innerstes ausgebreitet hat, ist man voll in der Hand dieser Gruppe. Ich habe Briefe und Unterlagen von Hubbards Sohn, die zeigen, wie diese Auditing-Unterlagen ausgebeutet wurden, bis hin, dass man sie kriminellen Organisationen zugänglich gemacht haben soll. Das Gefährliche ist weiterhin, dass man im Grunde in einer solchen Gruppe ein Spielball einer Machtinstitution wird. Und das wirkt sich aus, wenn man rauskommt. Dann lebt man nämlich in Angst vor Erpressung. Man lebt unter einer Art Selbsterpressung. Das ist wie nach einer Vergewaltigung. So haben mir das jedenfalls eine ganze Reihe Leute beschrieben, die das durchgemacht haben. In der sekteninternen Sprache ist Auditing einer der wertvollsten Dienste, die man einem Wesen leisten kann. Wörtlich lautet eine Definition: Auditing beseitigt unerwünschte Barrieren, die die natürlichen Fähigkeiten einer Person hemmen, stoppen oder einschränken und steigert schrittweise die Fähigkeiten des Menschen, sodass er fähiger wird und sein Überleben, sein Glück und seine Intelligenz sich enorm steigern. Wundertüte Scientology? Ihre Lehre verspricht Selbstvertrauen und Selbsterkenntnis, und zwar jedem. Geht man die Schriften des Ron Hubbard durch, dann stellt man fest, dass er alles, aber auch alles verheißt, einschließlich der Unsterblichkeit. Noch einmal Frau Schuster, deren Tochter das Studium abbrach, um Karriere in der Sekte zu machen. Es ist ja so, wenn man von Anfang an dabei ist, wird man stückweise herangeführt. Aber die meisten Leute bringen über den eigentlichen Kurs und dessen Zielsetzung so gut wie nichts in Erfahrung. Sie machen also einen Kurs und werden mit Blindklappen wie Pferde, die haben, immer geradeaus geschickt. Und sie wissen gar nicht, was dahinter kommt. Das erfahren sie erst, wenn der Kurs vorbei ist. Und dann wird ihnen gesagt, nun könntest du dies und jenes noch machen. Ich bin inzwischen der Meinung, dass meine Kinder schon etwas mehr darüber wissen, was sie da machen. Aber ich glaube einfach, dass das, was sie eingetrichtert bekommen haben, es trotzdem nicht zu Wege bringt, dass sie jetzt oder überhaupt Kritik üben könnten. Es ist von vornherein alles gut. Ich habe mir von meiner Tochter sagen lassen, es bringt mir eben so viel, wenn ich zu Scientology gehe. Deswegen bleibe ich dabei. Und was hat es Ihrer Tochter materiell gebracht, dass sie sich an der Spitze einer Mission bewegt? Ist sie wohlhabend geworden? Denn sie arbeitet ja gewissermaßen im Management der Sekte. Nein, sie ist überhaupt nicht reich geworden. Sie lebt eigentlich von der Hand in den Mund. Ich weiß, dass sie keinerlei Ersparnisse machen kann und auch keine hat. Mein Mann und ich fragen uns, wovon will sie später leben, wenn sie jetzt so einen niedrigen Lohn bekommt? Wie ist es später mit der Rente? Ich habe die Befürchtung, dass alle diese Leute bei Scientology so wenig verdienen, dass sie später dem Staat zur Last fallen. Können Sie denn jetzt mal sagen, wie hoch das Karrieregehalt Ihrer Tochter ist? Sie hat ungefähr 1000 Mark netto im Monat. Sie hat eine eigene Wohnung, Mietwohnung, und das muss sie alles bezahlen. Und leben muss sie auch. Wie viele Stunden am Tag bzw. in der Woche arbeitet sie? Sie arbeitet die ganze Woche, einschließlich sonntags. Der normale Dienst begann, als sie noch normales Personalmitglied war, um 10 Uhr vormittags und endete gegen Mitternacht. Heute, wo sie höher dasteht, kann sie sich erlauben, auch mal mittags anzufangen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie dort dann bis in die Nacht hinein ist. Geht sie denn auch mal ins Kino? Liest sie auch mal Bücher, die nichts mit Scientology zu tun haben? Tut sie andere Dinge, die nichts mit der Sekte zu tun haben? Dazu bleibt ihr wohl keine Zeit. Denn der Schlaf muss ja nachgeholt werden. Und Scientology will ja ausgeschlafene Leute haben. Sie sagen ja, sie müssen, wenn sie in die Kurse gehen, mindestens 8 Stunden geschlafen haben. Und sie dürfen keinen Alkohol getrunken haben. Ach so, ja, Kino. Ich weiß, dass alle, wie Sie da sind, bei Scientology Kurse bis in die Nacht hinein belegen. Und dann nur in Nachtvorstellungen gegangen sind, das weiß ich. Ihr Sohn, der gelernte Handwerker ist, arbeitet außerhalb der Sekte, um seine Familie erhalten zu können. Aber er belegt seit 10 Jahren Kurse. Was bringen Ihrem Sohn denn seine Erkenntnisse aus den Kursen? Der Sohn lässt sich in Sachen Management unterrichten, weil er sich beruflich selbstständig gemacht hat. Dann nehme ich an, dass er auch Kurse für Menschenführung belegt. Und wie sieht die Karriere Ihres Sohnes als Selbstständiger inzwischen aus? Ich finde, dass er leider keine Karriere gemacht hat. Denn er krümelt sich immer noch so längs und sieht zu, wie er fertig wird. Wir streben keine Revolution an. Wir streben lediglich eine Evolution zu höheren Daseinsebenen des Einzelnen und der ganzen Gesellschaft an. Die Scientology ist die wichtigste Bewegung unserer heutigen Welt. Für Scientologen geht die Sonne nie unter. Lafayette Ron Hubbard hat ja Billionen für die Menschheit rückwärts und vorwärts geweissagt. Bei ihm hört es sich auch so an, als sei die Weltbevölkerung eine einzige Gesellschaftsform, auf die Scientology und sonst gar nichts erlösend wirken können. Und zwar als die wichtigste Bewegung der heutigen Welt. Immer wieder vergisst der einstige Science-Fiction-Schriftsteller seinen ehernen Anspruch als Gründer von Scientology, ein präziser Wissenschaftler zu sein. Schon der Begriff Scientology unterstreicht die Wissenschaftlichkeit des 1986 verstorbenen Sektenführers. Er selbst erklärte den Begriff folgendermaßen. Die Scientology ist eine angewandte religiöse Philosophie und Technologie, die Probleme des Geistes, des Lebens und des Denkens löst. Sie wurde von Lafayette Ron Hubbard als Folge seiner früheren Entdeckungen in Dianetik entdeckt, entwickelt und aufgebaut. Das Wort kommt vom lateinischen Sciere, Wissen, und griechischen Logos, Studium, Wort, Lehre, und bedeutet also Wissen, wie man weiß, oder Studium der Weisheit. Im Jahre 1934 erschien in München die Schrift eines gewissen Dr. Anastasius Nordenholz mit dem Titel Scientologie, Wissenschaft von der Beschaffenheit und Tauglichkeit des Wissens. Das Wort Dianetik, oder Englisch Dianetics, wird in einschlägigen Schriften erklärt als Zusammensetzung aus griechisch dia, durch, und griechisch nous, Seele oder Denken, also durch die Seele. Ein System der Analyse, Kontrolle und Entwicklung der menschlichen Denkfähigkeit. Es ist merkwürdig, dass gerade Frauen und Männer mit Abitur und teils angefangenem, teils abgeschlossenem akademischen Studium, Menschen also, die sich auf Sprache und die durch sie vermittelten Inhalte verstehen sollten, auf das Kauderwelsch von Scientology hereinfallen. Sind diejenigen, die für die Sekte und ihre Pseudowissenschaftlichkeit anfällig sind, möglicherweise durch ihre mittelständische Herkunft überfordert, von dem Anspruch der Eltern, das große Geld, die große Karriere machen zu müssen? Das latente Unbehagen an der bestehenden Kultur zeigt sich bei vielen Menschen offenbar in dem gesteigerten Bedürfnis, einer Gruppe und ihrem Sprachkodex zuzugehören. Der Münchner Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche, Friedrich Wilhelm Haag, hat sich in seinem Buch Wotans Wiederkehr mit der weit verbreiteten Sektenanfälligkeit junger Leute befasst. Zu den gesellschaftlichen Ursachen meint er: Da ist auf der einen Seite die äußere Unbehaustheit, auf der anderen Seite die innere. Die äußere Unbehaustheit schlägt sich nieder in einem Feindgefühl gegenüber der Umwelt. Das ist das Gefühl, in einer zu engen und zu stark eingeengten Zivilisation zu leben, die keinen Raum zum Atmen lässt. Eine äußere Unbehaustheit, die Unfähigkeit zu einer seelischen Heimathaftigkeit und Heimatverhaftetheit, zeichnet einen Großteil unserer Welt und besonders der Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus. Mit äußerer Unbehaustheit meint Pfarrer Haag die gesellschaftlich durchorganisierte Kälte, deren Folge sehr oft emotionale Beziehungslosigkeit und Gefühlsängste sind. Noch einmal Haag. Ohne die Möglichkeit einer Gruppengliederung würde diese gestörte und als bedroht erlebte Entwicklungsphase zu Aggressions- und Terrorakten gegen das Umfeld zuerst einmal die Familie führen. Da die eigene Person nur als Machtgröße verstanden werden kann, muss sich die Umwelt unterordnen oder sie wird zum Feind erklärt. Die Gruppe würde in dieser Phase hilfreich sein und ein geschlossenes Feindbild mit legitimierten Aktionen ermöglichen. Sie würde damit aber auch zu einer lebensplanmäßigen Verfestigung beitragen, da sie der negativen Handlung das gute Gewissen zuweisen würde. Die Gruppe gibt zuerst einmal eine Stabilisierungshilfe. Scientology macht das Glücksversprechen zum Dauerbrenner, das Glücklichsein zur Pflicht. Dies allerdings unter Androhung von Strafen gegen aufmüpfige Anhänger. Gutachten aus anderen Ländern und die Urteilsbegründungen von Gerichten zeigen, dass das Glücksversprechen einer Sekte wie Scientology das Selbstvertrauen der Anhänger eher mindert als fördert. Obgleich die zahllosen und noch dazu enorm teuren Kurse ausdrücklich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu verkaufen vorgeben. Eher schon lässt sich feststellen, dass Scientology Gruppenzugehörigkeit liefert. Diese wird als umso exklusiver empfunden, je künstlicher die Gruppensprache ist. Wer diese teuren, in sich verzahnten Kurse nicht bezahlen kann, muss sie oft jahrelang abarbeiten. Simone Sonntag-Kunze, die wir bereits gehört haben, meint, es gebe eine Faustregel. Wer einmal Scientologe ist, bleibt Scientologe, selbst wenn er die Sekte verlassen hat. Nur wenige schaffen den Absprung total. In den USA und in der Bundesrepublik sind aufmüpfige Sektenanhänger zwar aus dem engen Scientology-Korsett ausgestiegen, aber sie haben Splittergruppen gegründet. Ein schon seit mehreren Jahren wichtiger Aspekt für den Zulauf zur Sekte ist auch die Arbeitslosigkeit, die in vielen Fällen mit Zukunftslosigkeit Hand in Hand geht. Werbeblätter in Hamburger Hausbriefkästen versprachen zum Beispiel nicht nur den Weg zum Glücklichsein, wie es dort hieß, sondern das Hamburger College für angewandte Philosophie, eine der Tarnorganisationen von Scientology, meldete mit dicken Lettern: Wir stellen ein. Kommen Sie jetzt. Obgleich Scientology als Kirche in der Bundesrepublik nicht anerkannt ist, war in einer Wochenendausgabe des Boulevardblattes Hamburger Morgenpost im vergangenen Jahr auf der Anzeigenseite Düt und Dat folgendes Inserat zu lesen. Kirche stellt ein. Geringer Verdienst, große Zukunft. Verbessern Sie sich, während Sie einen Job haben. Stellen Sie sich persönlich vor in der Scientology-Kirche Hamburg. Fragen Sie nach der Personalabteilung. Der doppelte Hinweis auf die Kirche hat in diesem Zusammenhang gewiss einen psychologischen Effekt, der den geringen Verdienst rechtfertigen soll. Dafür aber große Zukunft. Berühmtheiten wie die Sängerin Julia Migenisch, der tanzende Schauspieler John Travolta oder der österreichische Maler Gottfried Hellenwein, wie auch andere öffentlich bekannte Scientology-Sympathisanten, gehören mit Sicherheit nicht zum Fußvolk der Sekte und sind ihren Gruppenzwängen wohl kaum unterworfen. Und am wenigsten sind ihre Karrieren mit 1000 Mark netto pro Monat gesichert, wie die vieler Sektenfunktionäre. Lafayette Ron Hubbard, der jahrzehntelang weltweit abräumte, um nach seinen zwanghaften Regeln neu aufzuräumen, war ein Saubermann, in des Wortes vielsinniger Bedeutung. Dazu ein Beispiel aus seinem Privatleben. Eine Zeugin, die ihm 1980 in einem Versteck in La Quinta, Kalifornien, als Botin gedient hatte, charakterisierte seinen Sauberkeitsfimmel so. Ich stellte fest, dass Hubbard launisch war und im höchsten Maße reizbar und explosiv. Er war ein Fanatiker hinsichtlich Staub und Wäsche. Es verging kaum ein Tag, an dem er nicht zu schreien pflegte, weil jemand in der Wäsche zu viel Seife verwendet hatte. Und seine Hemden würden nach Seife riechen. Oder wie scheußlich die Seife sei, die jemand verwendete. Obgleich es sich um dieselbe Seife handelte wie am Tag zuvor. Es müsse also jemand da sein, der die Seife ausgewechselt habe. Nun glauben Sie mir, keiner sagte einen Ton zu ihm. Wenn er sagte, jemand habe die Seife ausgewechselt, dann muss eben einer die Seife ausgewechselt haben. Und damit basta. Ich war wie gelähmt, wenn ich seine Wäsche waschen sollte. Er war auch ein Sauberkeitsfanatiker. Selbst nachdem in seinem Büro gerade von der Decke bis zum Fußboden Staub gewischt worden war, pflegte er hereinzukommen und wegen des Staubes zu schreien. Und ihr versucht alle miteinander, mich umzubringen. Dieses Zitat ist dem Buch Scientology, Magie des 20. Jahrhunderts entnommen, Verfasser Friedrich Wilhelm Haack. Die Reinigung der Sektenanhänger ist nach den schon vor Jahrzehnten herausgegebenen Richtlinien des Ron Hubbard eines seiner höchsten Gebote. Und da jedes seiner Gebote sich in ausgeklügelten Langzeitkursen niederschlägt, wird im Meer der Kurse auch einer zur Reinigung angeboten. Der Name hierfür Purification Rundown, ein Reinigungsverfahren für das Körperinnere. Es besteht aus einer Vielzahl von Saunasitzungen von zunehmender Dauer und der Einnahme von Vitamin-B-Präparaten. Der Gründer sagt dazu: Der Hauptzweck des Reinigungs-Rundowns besteht darin, Drogen, giftige Substanzen, die sich im Körper angesammelt haben, zu entfernen. Wenn man sich die Erfolgsberichte anschaut, die hereinströmen, tut er das wirklich. Das führt zu dem interessanten Aspekt, dass wahrscheinlich diejenigen, die einen vollständigen und sachkundig ausgeführten Reinigungs-Rundown mitgemacht haben, überleben werden. Im Gegenteil zu den anderen, die nicht so glücklich dran sind. Und dies zeigt die interessante Möglichkeit auf, dass in den Gebieten, die in einem Atomkrieg schwerem radioaktiven Niederschlag ausgesetzt sind, nur Scientologen ihrer Tätigkeit nachgehen können. Warum nur lebt Übermensch Ron Hubbard nicht mehr? Hier einige Beispiele aus einer Preisliste für Kurse, die fortgeschrittenen Scientologen vorbehalten sind. Preise aus dem Jahr 1984. Die billigste Stunde 1773,92 Mark. Der Sonnenschein Rundown, ein therapeutisches Glanzverfahren, kostet 2573 Mark. Ein Überlebens-Rundown war 1980 noch für den Preis von 5845 Mark zu haben. Nach Auskunft des Münchner Ordnungsamtes kostet der Purification Rundown, der Reinigungskurs, 10.202 Mark. Das gilt für die erste Stufe. Höhere Stufen kosten erheblich mehr. Dafür wird dann aber auch ein Überleben nach einem Atomkrieg versprochen, weil der Körper, von Strahlungsrückständen gesäubert, eine höhere Dosis Radioaktivität vertragen könne. Eine junge Berliner Sekretärin, die anderthalb Jahre lang Anhängerin von Scientology war und das Reinigungsverfahren mitgemacht hatte, berichtete dem Stern von ihren Erfahrungen. In der Sauna. Manchmal habe ich gedacht, ich kipp um. Deine Haut wird knallrot, du kriegst Juckreiz, der kaum auszuhalten ist. Dein Kreislauf spielt verrückt. Du fühlst dich nach wenigen Tagen wie ausgekotzt und du kannst dich kaum noch auf den Beinen halten. Dem Sternbericht zufolge haben diese Saunabesucher ein Purity Pack bei sich, ein Reinheitspaket, das 270 Tabletten mit Nikotin und Mineralstoffen unter anderem enthält und vor 3 Jahren 62 Mark kostete. Eine Berliner Kauffrau belieferte die Sekte jahrelang mit Präparaten, die in der Bundesrepublik nicht registriert waren. Ein Scientologe wird weder krank noch alt, meinte ein Sektensprecher, als man wissen wollte, warum Scientology für die Mitglieder durchweg minimale Beiträge in die Krankenkassen und Rentenversorgung einbezahlt. Dennoch scheint die Scientology-Sekte mit der Möglichkeit von körperlichen Schäden durch ihr Reinigungsverfahren zu rechnen. Ein ehemaliges Sektenmitglied, Sibylle Alvarez, sagt aus eigener Erfahrung: Und das Interessante für mich war, dass jemand, der den Reinigungsrundown machen will, von vornherein eine Verzichtserklärung abgeben muss über irgendwelche Folgen, die durch den Reinigungsrundown entstehen könnten, dass er weder Scientology oder Hubbard noch eine andere Organisation dafür haftbar macht. Und zwar bezieht sich der Verzicht auf die Erben desjenigen, der es macht, auf die Vollzieher, Verwalter, Bevollmächtigten und so weiter. Er stellt also von vornherein frei, dass er keinen Schadensersatz von Scientology fordert. Und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht, weil es war auch angegeben, dass sie einen Arzt aufsuchen müssen. Das teure Glücksversprechen Scientology weiß sich zur Sicherung des Konzerns sehr wohl im Klartext der Geschäftssprache auszudrücken. Um die Gehirne der Anhänger zu vernebeln, bedient sich die Kirche ihrer Verwirrsprache, des pseudowissenschaftlichen Kauderwelsches, das Hubbard schuf. Da ist zum Beispiel der Tetan. Symbol des Überlebens, Beweis für das ungezählte jahrelange Vorleben. Der Tetan. Theta ist der griechische Buchstabe, der in der Hubbardschen Lehre als Symbol für Gedanke oder Lebenskraft oder Geist gilt. Das N bleibt mysteriös. Irgendwie soll diese Wortschöpfung wohl an die Titanen der griechischen Mythologie erinnern. Laut Hubbard besteht der Mensch aus Körper, Body, Verstand, Mind und eben dem Tetan, einer Art Geistseele. Merkwürdigerweise wird dieser wichtige Menschenteil im 1950 veröffentlichten Buch Dianetik nicht erwähnt. In den 1972 auf Deutsch erschienenen Grundlagen des Denkens dagegen ist er ganz selbstverständlich auch Bestandteil der Lehre. Im Juli 1951 habe ich in Phoenix, Arizona, ohne Berücksichtigung kultureller oder religiöser Erwägungen Folgendes ermittelt. Der Tetan kann, ohne dass dadurch der Körper stirbt, und ohne dass dadurch Geistesstörungen hervorgerufen werden, sich willentlich vom Denksystem trennen und vom Körper exteriorisieren. Zur Herkunft der Titanen erfährt der Sektenzögling auf höheren Stufen der Einweihung in Hubbards Denken auf der OT3-Stufe. Vor 35 Billionen Jahren löste ein böser Fürst namens Xen das Problem der Überbevölkerung auf einem anderen Planeten, indem er 2 Billionen Titanen zur Erde brachte, die zu jener Zeit als TG-Egg bekannt war. Er stopfte sie in Wasserstoffbomben, die er in einem Vulkankrater explodieren ließ. Durch diese Explosion wurden die Titanen an elektrische Kabel angeschlossen, bis hoch in den Himmel geschleudert. Dann wurde ihnen die gesamte R6-Bank eingeprägt. Sie wurden in ein Flugzeug geladen und wieder auf die Erde geworfen. Um den Titan, das Überwesen, das sich unabhängig von Materie, Zeit, Denken und Raum bewegen kann, frei werden und agieren lassen zu können, müssen erst die negativen Ablagerungen aus der Seele jedes Sektenanhängers weggeschafft werden, die er im Verlaufe von Jahrbillionen dort angesammelt hat. Diese Negativablagerungen heißen Engramme. Das seien unbewusst gewordene, fossile Bestandteile der Seele, die jeder Mensch in sich trage. Schon darum, weil ja jeder eigentlich einen Wunsch nach Erlösung hat. Scientology gibt vor, diesen Wunsch erfüllen zu können, Aberrationen und psychosomatische Krankheiten beseitigen zu können, deren einzige Ursache die Engramme sein sollen. Durch langzeitige geistliche Beratung werden diese Engramme abgebaut. Das geschieht in den Auditings. Das sind die fest vorgeschriebenen Interviews von höhergestellten Sektenmitgliedern, die bekehrungswillige Anhänger nach ihrem jetzigen Leben, aber auch nach ihrem vermeintlichen früheren Leben ausfragen. Vorleben müssen sie haben, weil sonst das unbedingt notwendige Gefälle zwischen Lebensschuld und Erlösungsbegehren nicht garantiert wäre. Das Ersinnen von sogenannten Engrammen, also seelischen Ungereimtheiten, und die Behauptung, dass jeder Mensch diese seit Urzeiten in sich trage, sind in dieser Verquickung ein geradezu genialischer Geldmachertrick des Sektengründers. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money. Die Erbsünde der Katholiken nimmt sich im Vergleich zu den Engrammen eher bescheiden aus. Bezeichnenderweise werden die Auditings Beichten genannt und das Elektrometer, ein Magiegerät, heißt Lügendetektor. Die Stuttgarter Aktion Bildungsinformation, die sich seit Jahren kritisch mit Scientology auseinandersetzt, schreibt zur Funktion des E-Meters: Es ist das wichtigste Handwerkszeug der Scientologen und Beweismittel für Hubbards kurioses Denkgebäude. Denn mit dem E-Meter will Hubbard entdeckt haben, dass vor unvordenklichen Zeiten Titanen existiert haben, die heute in der zweifellos unvollkommenen Hülle des Menschen gefangen sind. Und mit dem E-Meter will er die Engramme beseitigen und die Menschen wieder zu allwissenden und alleskönnenden und unsterblichen Überwesen machen. Das E-Meter irrt nie. Es sieht alles. Es offenbart alles. Das Psychologische Institut der Universität Tübingen hat das E-Meter untersucht und kam dabei zu Ergebnissen, die den Scientologen wenig gefallen dürften. Das E-Meter entspricht in der Technologie bei weitem nicht den heute üblichen wissenschaftlichen Geräten zur Messung von Hautwiderständen. Das E-Meter hat keine Anschlussmöglichkeiten für ein geeignetes Registriergerät, das heißt für die Erkenntnisgewinnung. Beim E-Meter entsprechen die Elektroden 2 Konservendosen, die der Proband in Händen hält. Der Übergangswiderstand zwischen der Haut und der Elektrode hängt sehr stark davon ab, wie fest der Proband die Dosen hält. Dadurch können viele Widerstandsveränderungen angezeigt werden, die mit den Hautwiderstandsveränderungen nichts zu tun haben. Hautwiderstandsveränderungen können von vielen äußeren und körperinternen Reizen ausgelöst werden. Aber auf die Anhänger von Scientology wirkt das Gerät offenbar wie ein Placebo. Wer daran glaubt, dem hilft es. Zum Beispiel folgenden am E-Meter befragten Personen. Erster Fall. Dieser Mann wurde nach seiner Aussage am 19. März im Jahre 56 vor Christus von einem römischen Legionär getötet. 45 Minuten lang konnte er nicht verstehen, weshalb er lebte, aber sein Körper tot war. 3 Stunden lang sah er sich neben dem toten Körper, fühlte auf diesem die Hitze der Sonne. Und er fühlte auch, dass ein Soldat das Schwert aus dem toten Körper zog. Später beschloss der Tote noch Lebende, einen anderen Körper zu benutzen, und zwar den eines Mannes, der vergiftet worden war. 2. Fall ist ein Kuli aus dem 19. Jahrhundert. Er wird dann präziser und sagt wörtlich, wenigstens halbwegs genug zu essen und eine Wand, um dran zu schlafen. Das war unsere Vorstellung von Wohlstand. Dann wird der am Elektrometer Befragte noch präziser und sagt, es sei im Mai 1874 gewesen. Der 3. Fall, ein Ingenieur. Er begann vor 1600 Jahren auf dem Planeten der Perfektion. Dort hatte er die Maschinen mit Energie zu versorgen, die dem Wohl der Bürger dienten. Eine Maschine, die eine Art Gott war, gab Befehle. Diese Beispiele für Rückwanderungen ins eigene Leben mittels E-Meter sind nicht etwa von Sektenkritikern erfunden worden, sondern sie entstammen einem Buch von Lafayette Ron Hubbard. Es hat den Titel Have You Ever Lived Before? Hast du schon vor diesem Leben gelebt? Untertitel Ein wissenschaftlicher Bericht. Hubbard, so mit seiner Sektenführung, kommt es ganz entschieden darauf an, dass der Beweis für ein früheres Leben angetreten wird. Darin liegt ein Zirkelschluss. Um sich am E-Meter als Sektenmitglied zu qualifizieren, das den Weg der Läuterung geht, muss man sich an allerhand erinnern können, das man nie erlebt haben kann. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Ron Hubbards Buch »Hast du schon vor diesem Leben gelebt?« kostet 168 Mark. Und in der Werbung dazu heißt es: Gibt es einen besseren Beweis für frühere Existenzen als unser eigenes natürliches Erinnerungsvermögen? Sie sind der beste Richter über Ihre eigene Gewissheit. Außerdem weist die Werbung für das Buch darauf hin, dass ganz gewöhnliche Menschen diese verborgenen Erinnerungen tatsächlich ausgegraben haben. Werbewirksamer Appell an uns alle. Mit einem schrägen Blick auf unsere Geldbörsen. Denn sich etappenweise um Jahrtausende, ja Milliarden, ja sogar Billionen zurückzuführen und zurückzudenken, das braucht Zaster und Zeit für die vielen Auditing-Sitzungen. Glaubt jemand, er habe genug bezahlt und überhaupt genug von der Sekte, will jemand aussteigen, so lernt er Scientology erst richtig kennen. Die ehemalige Scientologin Simone Sonntag-Kunze, die es bis zur Auditorin gebracht hatte, berichtet von Verleumdungen, denen sie wegen ihres Ausstiegs ausgesetzt war. Ich habe eine Anzeige bekommen vom Jugendamt, wo man mir gesagt, also wo mir vorgeworfen hat, ich hätte mein Kind vernachlässigt. Es ist bei meinem Mann in der Schule angerufen worden, bei der Direktorin, dass dieser Mensch nicht mehr in der Schule beschäftigt werden dürfte, weil er also mit einer Frau lockeren Lebenswandels zusammenlebt. Es ist bei ihm in der Bank angerufen worden und sein Konto überprüft worden. Bei dem Hauswirt ist vorgesprochen worden. Im Haus ist vorgesprochen worden, bei meinen Arbeitgebern, da habe ich also mindestens mehr als nur einen silbernen Löffel gestohlen. Vom Berliner Amtsgericht wurden im Juli 1984 2 junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt, weil sie eine Aussteigerin gewaltsam zur Scientology zurückzuholen versuchten. In der Urteilsbegründung hieß es: Im Januar 1983 trat die jetzt 21-Jährige der Scientology Church bei und nahm auf Anraten der Sekte einen Kredit von mehreren tausend D-Mark auf. Innerhalb kurzer Zeit zahlte sie über 6.000 Mark an die Sekte, die als Spenden für die Teilnahme an Kursen, Bädern und für die Beschaffung entsprechender Literatur bestimmt waren. Im Mai 1983 beschloss sie, den täglichen Treffen, die sie überforderten, fernzubleiben und sich endgültig von dieser Sekte zu trennen. In der Folgezeit wurde sie ständig von den Angeklagten und anderen Mitgliedern der Sekte telefonisch gebeten, zu den Treffen zurückzukehren. Die Zeugen ließen des bei diesen Gesprächen keinen Zweifel daran, dass sie mit der Sekte nichts mehr zu tun haben wolle und auch das von ihr gezahlte Geld zurückverlange. Trotz weiterer Telefonate war die Zeugin entschlossen, die Räume der Sekte in der Schlüterstraße nicht mehr aufzusuchen, um sich nicht mehr beschwatzen zu lassen. Dann erhielten die Angeklagten von der Leiterin der Berliner Sekte den Auftrag, die Zeugin abzuholen und in die Räume der Sekte zu bringen. Dort sollte im Rahmen einer Sitzung beschlossen werden, ob und in welcher Höhe die Rückforderungen der Zeugin berechtigt seien und ob sie noch sogenannte Dienstleistungen, das heißt Beratungen und Kurse, in Anspruch nehmen wolle. Die junge Frau wurde gewaltsam in das Sektenbüro gebracht und dann dort eine Dreiviertelstunde lang gegen ihren Willen festgehalten. Es gelang ihr mit einem Trick, von dort aus ihre Mutter anzurufen und um Hilfe zu bitten. Erst als die Mutter mit der Polizei drohte, wurde die junge Frau freigelassen. Am nächsten Tag stellte ein Arzt eine Mittelbauchprellung und eine Handwurzelprellung bei der jungen Frau fest. Einer der beiden Angeklagten verdiente als festangestellter Mitarbeiter der Sekte 400 Mark netto im Monat. Immerhin zeigt der Berliner Fall, dass es doch, wenn auch mit Mühe, möglich ist, die Sekte zu verlassen. Oft ist es die Verschuldung innerhalb der Sekte, die die Anhänger kleinlaut macht, wenigstens solange sie ihre Schulden nicht abgearbeitet haben. Wer aber, wie die junge Frau, aus einem Kredit Geld eingebracht hat, kann den Betrag ganz oder teilweise durch einen Rechtsanwalt zurückverlangen. Ausstiegswillen vorausgesetzt. Kirchliche und behördliche Beratungsstellen sind in der Regel behilflich dabei. Wie desorientiert Anhänger der Sekte sein können, zeigt folgendes Beispiel. Nachdem 1985 im Fernsehen ein kritischer Film über Scientology gelaufen war, rief Herr S. aus Hessen an, er habe, obgleich er schon rund ein Jahr bei Scientology sei, erst durch den Fernsehbeitrag erfahren, dass es sich dabei um eine Sekte handle. Er habe zwar, vor allem wegen der hohen Preise für die Kurse, schon manchmal ein sehr merkwürdiges Gefühl gehabt, aber er habe sich nicht darüber klar werden können. Ebenso wenig habe er die Tragweite der scientologischen Aktivitäten gekannt. Aufgrund des Fernsehbeitrages habe er nun die Absicht, die Sekte zu verlassen. Denn er sei bereits drauf und dran gewesen, das Haus zu verkaufen, in dem er mit Frau und zwei Kindern wohne, weil Scientology so hohe Preise für die Dienstleistungen fordere. Seine Ehe sei wegen der hohen Geldausgaben gefährdet. Herr S. war auf der Straße von einem Werber des Colleges für angewandte Philosophie zu einem Zeitpunkt, als es ihm seelisch nicht besonders gut ging, zu dem bekannten kostenlosen Persönlichkeitstest verführt worden. Das College für angewandte Philosophie ist, ebenso wie ein Institut und ein Studienkreis für angewandte Philosophie, eine der Tarnorganisationen der Sekte. Es gibt viele solcher Tarnungen, zum Beispiel Boom Management Services, Celebrity Center, die Gesellschaft zur Förderung religiöser Toleranz und zwischenmenschlicher Beziehungen, die Kommission für Polizeireform, die Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte, die Neue Welt, die Deutsche Liga für Menschenrechte e.V., das Zentrum für individuelles und effektives Lernen, abgekürzt ZIEL, und Narconon. ZIEL ist ein Auffangbecken für Schüler und für Kinder von Sektenanhängern. Vereine mit dem Namen Narconon haben den Drogenentzug auf dem Programm. Sie werben mit einer Erfolgsquote von 80%. Der Berliner Senat zahlte gutgläubig im Jahre 1976 1,5 Millionen Mark für den Drogenentzug an Narconon. Als die geschäftliche Liaison von Narconon mit Scientology bekannt wurde, ließ der Berliner Senat eine Untersuchung vornehmen. Dabei stellte sich die berauschende Erfolgsquote von 80% als Propagandazahl heraus. Denn als Erfolg wurde jeder verbucht, der einen Scientology-Kurs abgeschlossen hatte. Ein Sachverständigengutachten ergab, dass höchstens 10% der von Narconon Behandelten drogenfrei waren. Als wirklich resozialisiert gelten Drogensüchtige aber erst dann, wenn sie wieder für sich selbst sorgen können. Von den 10% war aber ein erheblicher Teil nicht existenziell unabhängig. Sie waren als Mitarbeiter bei Narconon tätig oder lebten sogar im Narconon-Haus. Geschickt schneidet Scientology ihre Organisationen und Gruppen gerade auf die wunden Punkte der Gesellschaft zu. Behörden wurden oft genarrt. Unter anderem Finanzämter, die jahrelang vielen der Tarnorganisationen, wie Scientology selbst, als gemeinnützigen Vereinen keine Steuern abverlangten. Die bestehenden Gesetze reichen aus, um die Sekte Scientology kritisch zu durchleuchten und gegebenenfalls behördliche Maßnahmen gegen sie zu treffen. Voraussetzung hierfür ist die angemessene Information der Behörden. Sei es durch Eltern der Sektenanhänger, durch Sektenmitglieder selbst, durch Hinweise aus der Bevölkerung überhaupt. In einer Broschüre des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums heißt es: Die Möglichkeiten des Strafrechts zur Bewältigung der mit der Tätigkeit von Jugendreligionen auftretenden Probleme werden in der Öffentlichkeit häufig überschätzt. Die Strafverfolgungsbehörden können erst dann tätig werden, wenn der Verdacht des Verstoßes gegen ein für jedermann geltendes Strafgesetz vorliegt. Denn das geltende Gesetz kennt keine Strafvorschrift, die geeignet und dazu bestimmt wäre, speziell dem als sozial bedenklich empfundenen Treiben der neuen religiösen Gruppen Einhalt zu gebieten. Sektengründer Lafayette Ron Hubbard sagt über Kritiker von Scientology: Diejenigen, die Scientology kritisieren oder abfällige Bemerkungen darüber machen, können einer eingehenden Überprüfung ihrer vergangenen Taten oder Absichten nicht standhalten. Der Kriminelle scheut das Tageslicht. Und wir sind das Tageslicht. Wir fanden niemals Kritiker der Scientology, die keine kriminelle Vergangenheit hatten. Wenn sie sich der Scientology in den Weg stellen, werden wir sofort nach ihren strafbaren Handlungen schauen. Und wir werden sie finden und bloßlegen. Kritiker sind Verbrecher, behauptet Ron Hubbard. NDR 3. Das teure Glücksversprechen Scientology, ein pseudo-religiöser Kult, hieß diese Studie von Irma Schröder. Die Sprecher waren Ingeborg Kalweit, Marlies Behrendt-Dostal, Günter Jerschke, Hans Kemner, Hans Daniel und Günter Flesch. Regie führte Ingo Held, die Redaktion hatte Rolf Martin Korda.